1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche und die beginnt wie immer an jedem Montag mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Elli. Elli ist 43, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schön, hallo, dass ich endlich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide denn? Wir reden über den Verkehrsunfall von meinem Sohn. Oh. Ja. Wann war das? Ist noch nicht so lange her. Es war am 25.06. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Mhm. Was ist genau passiert? Das weiß ich eben nicht. Dieses Warum wird mir nicht beantwortet. Es quält mich auch jeden Tag. Aufs Neue. Er ist von der Straße abgekommen. Warum und weswegen, kann mir keiner sagen. Er saß im Auto. Er ist gefahren. Ja. Allein im Auto? Nein, er saß mit meiner Schwiegertochter und mit meinem Enkelsohn im Auto. Mhm. Mein Enkelsohn war damals 4, ist kurze Zeit später 5 geworden. 14 Tage später ist er 5 geworden. Mhm. Also er ist von der Straße abgekommen? Ja. Ja. Und dann? Ja, es war eine starke Rechtskurve. Ich war auch an dem Unfallort, um dieses Warum eben zu verarbeiten. Es ist eine Rechtskurve gewesen, ein kleines Stück ging es geradeaus, mhm. Da stand ein großer Zaun, mhm. Da ist der rein, hat diesen Zaun mitgenommen und der Zaun war komplett aus Holz. Und dann musst du dir vorstellen, da waren so Mittenpfähle. Ja. So Pfähle. Ja, und dieser Pfahl ist durch die Scheibe und hat ihnen den Kopf gespalten. Also ich konnte meinen Sohn, er ist ja dann aufgebahrt worden, ich konnte meinen Sohn nicht erkennen. Man hat ihn dir gezeigt? Ich habe ihn mir angeguckt, ja. Du konntest ihn nicht erkennen? Nein. Der Kopf war gespalten? Ja. Er ist vom Unfallort sofort mit dem Flugzeug nach Enschede gebracht worden, mit dem Hubschrauber. Das Schlimme ist... Lebt er da noch? Er lebt, ja, das Herz arbeitete noch, aber das Gehirn wohl nicht mehr. Ja. Die Maschinen wurden dann abgestellt. Es ist nachmittags um 4 Uhr, den 25.06. passiert. Mhm. Den 27. nachts um 3 Uhr haben sie die Maschinen abgestellt. Das Schlimme für mich ist, ich habe gar nicht Bescheid gekriegt. Erst einen Tag später, also Montagmorgens leuchtete mein Handy, ich hatte eine SMS. Dann haben die Schwiegereltern von meinem Sohn mir eine SMS geschrieben. Warum haben die dich nicht früher informiert? Sie hatten angeblich meine Telefonnummer nicht und das Handy hat die Polizei erst dann freigegeben. In dem Auto saß seine Freundin, seine Frau? Ja, seine Frau. Das Kind? Das Kind. Und die Schwiegermutter? Nein, die Schwiegermutter, die saß nicht. Die sind dann ins Krankenhaus. Achso, ich dachte, du hast gerade gesagt, da saß hinten auch noch jemand im Auto. Ja, der Sohn. Nur der Sohn hinten? Nur der Sohn. Okay. An was erinnert sich denn die Schwiegertochter? An gar nichts. An gar nichts. Ist sie der Kleine, der spielt den ganzen Unfall also nach. Mhm. Er kann sich eben das, was er wahrnehmen konnte, kann er sich erinnern. Mhm. Er sagt dann auch immer, was ich extrem schlimm finde, Mama, du hast ja nicht geantwortet, meine Schwiegertochter war bewusstlos. Mhm. Der Papa, der lag da. Und wir sollten doch das Auto aufräumen vom Papa. Das ist das, was er immer sagt. Hm. Wir müssen doch das Auto aufräumen vom Papa. War doch kaputt. Das heißt, der Kleine hat den schwer verletzten Papa gesehen? Der hat alles gesehen. Der Papa hat ihn ja auch zugerufen, Calvin, bück dich, halt dich fest. Er hat meine Schwiegertochter weggeschoben. Ach, das wisst ihr, dass er noch das gerufen wissen wir, hat. Ja. Das hat die Schwiegertochter noch in Erinnerung. Ja. Und dann hat sie das Bewusstsein verloren danach. Genau. Und sie hat auch keine Erinnerung dran, warum er die Fahrbahn verfehlt hat und warum. Nein. Ist er zu schnell gefahren? Nein, er ist nicht zu schnell gefahren. Es war auch kein Alkohol im Spiel. Es hat geregnet gehabt, die also genieselt. Die Straße war leicht feucht. Das ist alles. Wie war oder wie war dein Verhältnis zur Schwiegertochter? Vor dem Unfall nicht so echt gut. Aber ich habe mit meinem Sohn viel Kontakt gehabt und wir wollten eigentlich, das ist ja das Schlimme, ich wohne ja 300 Kilometer von meinem Sohn weg. Ach, das auch noch? Ja, und wir wollten ihn eigentlich besuchen fahren. Am Montag wollten wir eigentlich hochfahren und also den Montag eine Woche mit meinem Sohn, mit meiner Schwiegertochter und mit meinen Enkelkindern, weil ich habe eigentlich zwei. Die Kleine ist erst ein Jahr geworden, in August jetzt. Wir wollten eigentlich eine Woche Urlaub machen. Wie alt ist dein Sohn geworden? 24. Er ist am 7.6.24 geworden und am 25.6. ist er von der Welt gegangen. Das ist ja unglaublich erschütternd. Ja, und dafür gibt es keine Worte. Nee, gibt es auch nicht. Und wie gesagt, dieses Warum ist bis heute nicht beantwortet. Dann wollte ich mir, also mein Arzt hat mir geraten, ich sollte doch eine psychologische Hilfe annehmen. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Bin auch hier zum Psychologen gegangen. Und dieser Psychologe sagte zu mir, ja, also ich weiß nicht, wie Sie fühlen. Bei mir ist noch nie ein Kind verstorben. Und da sagte ich zu ihm, ich sag, ich denke mal, dann sind Sie nicht der Richtige, Sie können mir nicht helfen. Und was sagte er darauf? Gar nichts, er hat mir einen schönen Tag gewünscht. Ja, dann war das ja ein toller Psychologe. Ja. Ich möchte dich noch was fragen, Elli, zu dem, dass du den deinen toten Sohn noch mal angeschaut hast. War das dein ausdrücklicher Wunsch? Ja. Weil ich wollte, ich konnte es bis dato nicht glauben, dass er tot ist. Ich konnte es nicht glauben. Hast du ihn lange angeschaut? Warst du lange bei ihm? Bitte? Hast du ihn lange angeschaut? Ja. Minuten, 20 Minuten. Das war dann in der Leichenhalle oder beim Bestatter? Beim Bestatter. Ja. Warst du alleine mit ihm im Raum? Ja. Hast du mit ihm gesprochen? Tue ich heute noch. Ich spreche heute noch mit ihm, obwohl er nicht da ist. Was hast du zu ihm am Sarg gesagt? Warum? Immer nur warum? Was ist mit dem Vater deines Sohnes? Also. Der Vater meines Sohnes? Wir hatten nie ein gutes Verhältnis. Der Vater meines Sohnes, der hat meinen Sohn eigentlich immer nur geschlagen. Lebst du denn mit diesem Mann zusammen? Nein. Schon lange nicht mehr? Nein, schon lange nicht mehr. War denn der Vater wenigstens auf der Beerdigung? Nein. Dein Verhältnis war eng, sagtest du, zu deinem Sohn. Ja. Hat viel telefoniert und viel miteinander gesprochen. Ja. Wenn er Sorgen hat, wusste er auch immer, ich bin für ihn da. Aber umgekehrt, wir hatten also wirklich eine sehr innige Verbindung, weil, ja, wie soll ich das sagen? In dem Alter rechnet man ja auch nicht mit dem Tod. Nein. Das heißt, ihr habt auch nie über sowas gesprochen. Nein. Wie denn auch? Doch, er wusste, ich war ja schwer krank, ich hatte viermal Krebs. Ach so, dann habt ihr quasi in der umgekehrten Rolle darüber gesprochen, also genau. Dass du Angst hattest, dass du eventuell sterben könntest. Und ich habe auch immer noch einen Tumor im Kopf. Das heißt, du bist auch eine schwer kranke Frau. Ja, nö, ich fühle mich eigentlich, also ich muss sagen, ich fühle mich für das, dass ich das alles gehabt habe, also den Krebs, den habe ich ja besiegt. Den Tumor habe ich immer noch im Kopf. Ich habe klasse Freunde. Die mir auch sehr beigestanden haben, jetzt wo das mit meinem Sohn ist, die immer noch, wenn ich das Bedürfnis habe, mit jemandem zu sprechen, immer zuhören. Das ist ein großes Glück. Ja, ich habe auch einen ganz tollen Mann. Ach, du hast wieder einen neuen Partner gefunden. Ja. Du hast gerade zu mir gesagt... Wir haben am 25.05. erst geheiratet dieses Jahr. Dann kommt und am 25.06. ist mein Sohn verstorben. Also mein Hochzeitsdatum bedeutet mir eigentlich auch nichts. Habt ihr noch gefeiert am 25.? Ja. Aber da war der Sohn nicht dabei? Nein, der musste arbeiten und hat nicht freigekriegt. Der ist Straßenbauer gewesen. Sonst wäre er dabei gewesen. Sonst wäre er dabei gewesen, ja. Du hast gerade mehrfach nach dem Warum gefragt. Ja. Es gibt ja zwei Warums. Einmal das Warum, warum ist dieser Unfall passiert? Ja. Sagen wir mal, die Straße war glitschig und er ist von der Fahrbahn abgekommen. Ja. Und das zweite Warum ist aber tiefgründiger. Warum musste mein Sohn von dieser Welt schon gehen in den jungen Jahren? Ja, aber ich hätte gern, das ist ja auch so ein Ding, ich habe mal gesagt, ich hätte gern mit ihm getauscht. Mhm. Da hat es dann geheißen, ich wäre selbstmordgefährdet. Mhm. Ich bin nicht selbstmordgefährdet, nur bei den Krankheiten, die ich doch eigentlich schon hatte und immer noch habe. Mhm. Du hast das, ich hätte gern mit ihm getauscht, jetzt gesagt, nachdem das passiert ist. Ja. Ja, aber das ist doch normal, dass man das sagt als Mutter, vor allem, wenn man auch selbst noch eine schwere Erkrankung hat. Ja. Würde es dir denn schon ein bisschen helfen, wenn du die rein faktische Ursache wüsstest? Also nehmen wir mal an, die Straße war schmierig und glitschig. Würde dir das schon ein bisschen helfen? Ja. Mhm. Gibt es denn da noch Untersuchungen von der Polizei oder ist alles eingestellt worden? Ist alles eingestellt worden. Das heißt, ihr werdet es nie erfahren? Nee. Es war einfach ein furchtbares Unglück. Ja. Durch irgendeinen Defekt. Vielleicht war ein Reifen noch nicht in Ordnung. Gut, das hätte man rausgekriegt wahrscheinlich. Das hätte man rausgekriegt. Mhm. Das Auto war auch in Ordnung. Mhm. Jetzt hast du einen Psychologen aufgesucht und der hat dir so eine komische Antwort gegeben. Finde ich sehr, sehr unprofessionell. Finde ich es gut, dass du nicht bei dem geblieben bist. Der wäre nichts für dich gewesen. Ja. Ich glaube, dass so ein Unglück so erschütternd ist, dass man da wirklich Hilfe suchen sollte. Aber find erstmal Hilfe. Ich werde dir jetzt gleich meine Psychologin geben. Und ich sag dir jetzt von meiner Seite aus, gleich wird dir meine Psychologin dann noch ein bisschen weiter, noch genauer helfen. Ich fände einen direkten Psychologen als Ansprechpartner sehr gut für dich. Und ich würde dir auch, oder möchte dir empfehlen, die Selbsthilfevereinigung Verweis der Eltern. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das ist eine Gruppierung in ganz Deutschland verstreut von Menschen, die ihre Kinder verloren haben. Kleine Kinder, ältere Kinder, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Habe ich oft schon mit Leuten gesprochen, die in dieser Gruppe aktiv sind und die mir gute Dinge erzählt haben. Da kann ja, weil weißt du, was ich auch so fremd finde, ist, ich träume, dass mein Sohn mir die Hand reicht und mich ruft. Mhm. Und ich versuche, seine Hand zu greifen. Mhm. Ich greife sie nicht, ich kriege sie nicht. Mhm. Und dann werde ich wach. Mhm. Und dann denke ich immer, scheiße, hätte ich vielleicht verhindern können? Du hättest nicht den Unfall verhindern können. Das ist so, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Es ist einfach nur schwer, weißt du? Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, da das so frisch ist, dass du manchmal das noch immer nicht richtig glauben kannst, oder? Nee. Mhm. Obwohl du ihn gesehen hast. Ja. Mhm. Elli, das tut mir unglaublich leid. Da gibt es auch gar kein Wort für, wie leid einem das tun kann. Es ist so erschütternd. Ich dachte, ich wäre eigentlich schon längst zusammengebrochen, wenn ich wirklich nicht wunderbare Freunde an meiner Seite hätte. Mhm. Und da ist auch jemand dabei, der, oder mehrere Personen, die Künstler sind, die singen. Mhm. Weil ich mache auch Internetradio. Mhm. Und da sind wirklich Künstler bei, die mir beistehen. Mhm. Die, und wenn die singen, hilft dir das? Ja, ich habe zum Beispiel jemand, ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt Jürgen Peter. Mhm. Das berühmte Lied von ihm ist Mary Jane. Und der singt auch ein Lied, Unser kleiner Stern. Mhm. Und immer wenn ich diesen Song höre, dann weine ich natürlich unheimlich tolle, weil jedes Mal, wenn ich den Song höre, stelle ich mir immer vor, dass mein Sohn da oben ist. Ein kleiner Stern, wenn ich dann hochgucke, es tröstet mich der Song. Mhm. Aber es ist auch dann, dass ich denke, das ist einfach so, weißt du, dieses Lied ist einfach, ja, wie soll ich sagen, ja, es ist so, als ob er singen würde, da oben im Himmel ist mein Sohn, das ist ein Stern und Also ein gewisser Trost ist das dann genau. Schon. Genau. Ja. Und trotzdem weine ich dann immer und ich schäme mich dann immer, wenn ich weine. Ach, Elli. Also da muss sich kein Mensch auf der Welt schämen, wenn man so einen Schicksalsschlag erlitten hat wie du. Du du darfst weinen so lange und so viel du willst und es tut dir auch gut. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von Christina, meiner Psychologin, angerufen und die hat das Gespräch mitgehört und dann könnt ihr weiter in Ruhe sprechen über all das, was ich gerade auch vorgeschlagen habe. Ja, das ist lieb. Von Herzen viel Kraft wünsche ich dir. Ganz, okay. ganz viel Kraft, liebe Elli. Danke, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Du legst bitte auf und wir melden uns. Okay. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist Manuela. Manuela ist 49. Guten Morgen, Manuela. Hallo, ich möchte meiner Vorgängerin erstmal mein herzliches Beileid ausrichten. Das ist sehr nett von dir. Das hat mich jetzt sehr bedrückt gemacht. Bitte? Das hat mich jetzt sehr bedrückt. Ja. Ihre Geschichte. Das ist auch sehr traurig. Meine ist eigentlich ein bisschen labal dagegen. Ich habe jetzt vor 14 Tagen, ich bin jetzt zu meinem Vater gezogen und baue um und habe auf dem Dachboden eine Granate gefunden. Wie bitte? Eine Granate? Ja. Eine Handgranate oder was? Nee, ist keine Handgranate. Sie schaut aus wie so eine kleine Fliegerbombe. Also ist bullig, rund und hat einen roten so Zacken hinten dran. Und dann habe ich meinen Bekannten angerufen. Manuela, ich höre gerade, wir haben ein Bild von dir auch bekommen. Von diesem. Jetzt haben wir. Ach, ja. Also ja, das Ding, genau, also ich erkläre es mal für die Radiozuhörer. Es sieht aus vielleicht wie 40, 50 Zentimeter lang. Kann das sein? Ja, so ungefähr. Sieht aus wie so eine kleine Rakete. Hinten so. Ja, genau. So Flügelchen oder sowas. Mhm. Und unten und oben halt, ja. Ja, also, und dann habe ich meinen Bekannten angerufen. Der arbeitet bei einer Firma, die stellen halt Waffen her. Und der hat gemeint, das Ding müsste eigentlich weg und ich soll eigentlich so bald wie möglich, also ich werde morgen früh gleich die Polizei anrufen und mal fragen, ob sie sich das Ding anschauen können. Na hör mal, da hätte ich gar nicht den Bekannten angerufen, sondern sofort die Polizei. Ja, aber das war heute Abend zu spät, das hat sich alles heute Abend so ein bisschen... Hast du nicht total Angst gehabt, dass du das Ding gesehen hast? Oder noch anders gesagt, hast du überhaupt sofort kapiert, was das ist? Irgendwo nicht, weil sonst hätte ich vielleicht schon vor 14 Tagen die Polizei angerufen. Weißt du, ich dachte halt, ja, das ist irgendwie so ein, das ist ein selbstgemachtes, aus Guss gebleites Ding da. Ja, ja, also wenn ich sowas sehen würde, wäre mir auch nicht klar, ob das nun was Gefährliches ist. Ja, hast du denn nur die Polizei angerufen? Ich mache morgen früh, rufe ich gleich die Polizei an, Mensch. Weil heute Abend war mir das zu spät, mein Vater ist schwer krank, weißt du, und wenn ich jetzt da die Polizei im Haus hätte, der würde vielleicht noch einen Herzinfarkt kriegen, das wollte ich ja jetzt auch nicht riskieren. Ne? Ich meine, das Ding liegt ja schon bestimmt 10 Jahre auf dem Dachboden. Aber jetzt liegt es auch seit 2 Wochen auf dem Dachboden, obwohl du es weißt. Entdeckt, ja. Ja, ich meine, ich habe mir da schon Gedanken gemacht die letzten paar Tage und ich denke mir, Mann, das Ding liegt da oben und ich weiß ja nicht, wie das Dach ist nicht so richtig isoliert, was passiert, wenn die Hitze durchkommt oder jetzt die Kälte. Klar, alles. Ne? Also morgen rufst du die Polizei an und dann werden die das Ding wahrscheinlich fachkundig entsorgen. Da wird erst ein Fachmann kommen und sich das angucken, ob das noch scharf ist oder ob da noch Gefahr von ausgehen kann. Aber die große Frage ist doch, woher kommt das? Das weiß ich nicht. Also mein Bruder, der ist so ein Fetischist, der hat früher alles vom Hitler gesammelt. Der hat sich Bücher bestellt und ich weiß nicht, ob das von ihm ist. Ob der das mal hergeschleift hat, weil mein Vater meinte, das sind noch mehr solche Dinger oben. Und deshalb berührt mich das jetzt ein bisschen nicht so. Und deshalb habe ich auch jetzt ein bisschen Angst, weißt du? Mhm. Lass mich mal noch ein bisschen nachhaken. Den Bruder, der Bruder hat sich für all die Sachen von Hitler interessiert. Lebt der Bruder noch? Mein Bruder lebt noch, aber ich habe weniger Kontakt zu ihm. Ist das ein alter Nazi oder was? Nein, es ist kein Nazi. Er ist irgendwie, er hat halt vom Hitler Bücher gesammelt und dann hat ihn halt die Geschichte und alles interessiert, ne? Ob der jetzt da so angehaucht ist, glaube ich jetzt nicht. Sagen wir mal so, wenn der solche Sachen sammelt und auch noch die ganzen Bücher, dann liegt der Verdacht schon nahe, dass er in die Richtung tendiert. Ja. Okay, aber du hast mit dem nicht mehr viel zu tun und. Nein. Ja. Eigentlich weniger. Würde ich der Polizei reinen Wein einschenken, natürlich alle sagen, da sollen die mal in Ruhe alles durchkämmen. Oder derjenige, der Fachmann, den die da wahrscheinlich mitbringen werden. Denke ich mal, ja. Und dann habt ihr das. Was sagt dein Vater? Mein Vater kapiert es wahrscheinlich gar nicht so, weil mein Vater ist 78 Jahre, ja, ist schwer krank und wir haben das Ding entdeckt, haben es ihm gezeigt und dann sagt er, ja, das muss wieder auf dem Dachboden, das muss da oben bleiben. Moment mal, wir haben Moment. Wir haben es ihm gezeigt, das heißt, ihr habt das Ding runtergetragen? Wir haben es runtergetragen. Seid ihr wahnsinnig? Ja, mein Sohn war hier, weil er mir geholfen hat beim Umbauen und dann hat er das eben entdeckt, sonst hätten wir das gar nicht entdeckt, das Ding, weißt du? Ja, aber weißt du, das noch in die Hand zu nehmen und runter in die Wohnung zu tragen, ist doch Irrsinn. Ja, wir haben es auch wieder raufgetragen. Ja. Er hat auch dummerweise hat es auch noch so auf den Boden geknallt, weißt du, und sagt nur, ob das Ding wohl explodiert. Und ich, mein Gott, ja, also, mach das Ding wieder. Ich finde, sehr naiv seid ihr da rangegangen und sehr leichtsinnig. Da hätte wirklich ein Blutbad unter Umständen entstehen können. Weißt du, dann hörst du in den Nachrichten, in München ist die Fliegerbombe gefunden, da ist die nächste gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss da was tun mit dem Ding da oben, das kann nicht sein, weil es liegt schon Jahre da oben und jetzt habe ich das entdeckt und jetzt habe ich gesagt, okay, ich habe entschlossen, ich rufe morgen die Polizei an. Natürlich. Ich werde es denen sagen und mal schauen, wie sie reagieren und was die dann machen und hoffe, dass das Ding dann irgendwann weg ist, weil die werden schon das Richtige machen. Ja. Ein paar Tage nicht mehr richtig schlafen, weil das macht mir schon Kopfzerbrechen. Also Manuela, da habt ihr zu lange gezögert, ihr seid zu leichtfertig gewesen und es ist höchste Eisenbahn, dass es jetzt passiert. Aber morgen wird es passieren und wir hoffen, dass dann alles gut geht und dass die Polizei das dann gut entsorgt und hoffentlich nicht noch mehr im Gerümpel da findet. Nee, hoffe ich mal. Also drück mir die Daumen, dass alles gut geht. Ja. Habt ihr aber einen Schutzengel gehabt bei euch? Ja, ich habe einen guten Schutzengel. Manuel. Alles Gute, Manuela. Danke schön. Tschüss. Guten Tag. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 1 22 Uhr. Freitemennacht heute 0800 220 50 50. Und hier ist Daniela. Daniela ist 44. Hallo Daniela. Guten Morgen, Domian. Wie schön, dich zu sprechen. Ja. Zuerst mal ein dickes Kompliment für deine Bücher. Ich habe es mit großem Genuss gelesen. Dankeschön, das freut mich. Vielen Dank. Bei mir geht es darum, du hattest am Freitag eine Anruferin, die ihr Kind weggegeben hat und jetzt nach 26 Jahren ihren Sohn sucht. Genau. Hm. Und ich bin selber ein Adoptivkind und ich wünsche diesem jungen Mann, was die Mutter ihn nicht findet. Ach, dass sie ihn nicht findet? Warum? Ja, weil ich denke mal, das kann so viele Gefühle hervorrufen, die einfach zu schwierig sind. Ist dir das selbst so passiert? Also ich selber habe vor 2 Jahren meine leibliche Familie gesucht. Erst vor 2 Jahren? Richtig. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Du hast vor 2 Jahren die Familie gesucht? Richtig. Hm? Da warst du 42 schon. Genau. Ja. Hm? Und es ist so, dass ich sozusagen einmal zu spät dran war, nachdem meine Mutter schon verstorben ist. Ja. Und hast du denn deinen Vater gefunden? Also mein Vater, das war ein amerikanischer Berufssoldat. Mhm. Und der ist wieder zurückversetzt worden nach Amerika, dann nach Vietnam und ist dort als vermisst gemeldet worden. Ach so, das heißt, du kannst... Und ich habe für mich festgestellt, wo ich erfahren habe, dass eben meine Mutter verstorben ist, dass da Trauer hochgekommen ist und dass ich sie vermisst habe und dass für mich das dann so rausgekommen ist, dass ich jetzt gar nicht mehr so richtig weiß, wer ist denn jetzt eigentlich wichtiger? Die leibliche Mutter oder die Adoptivmutter? Hattest du denn zu der Adoptivmutter ein gutes Verhältnis? Meine Adoptiveltern haben sich sehr viel Mühe gegeben, nur das einzige Problem ist halt, dass sie in gesundheitlichen Punkten, wo ich sie gebraucht hätte, nicht da sind. Für dich? Richtig. Mhm. Was ja schon negativ ist, wenn die Eltern für einen nicht da sind, wenn man krank ist. Ne? Sie sind halt schon alt. Mhm. Verzeihst du ihnen das? Bitte? Verzeihst du ihnen das? Ich habe Schwierigkeiten damit. Mhm. Aber nochmal zurückzukommen auf deine leibliche Mutter. Warum hast du so spät erst nach ihr gesucht? Zum einen, ich habe mich wegen meinen Adoptiveltern nicht richtig getraut. Ach so, verstehe. Da hat man eine Hemmung. Ich hatte da richtig Hemmungen dabei. Mhm. Also was ich halt rausgefunden habe, dann, ich habe zu einer Halbschwester von mir Kontakt gehabt eine Weile. Mhm. Und das war auch dann recht schwierig, weil diese Halbschwester, die ist nicht adoptiert worden, sondern nur in Pflege gegeben worden. Mhm. Und dann war es zwischen uns in der Zeit, wo wir Kontakt hatten, schwierig, weil sie war auf mich neidisch. Ach so. Mhm. Weil sie gern adoptiert worden wäre. Und ich bin irgendwie ein bisschen neidisch auf sie geworden, weil ich irgendwo so gedacht habe, ja, wenn ich nur in Pflege genommen worden wäre, dann hätte zumindest die Möglichkeit bestanden, dass meine leibliche Mutter mich wieder zurückholt. Hat sie denn deine leibliche Mutter gekannt? Die Schwester? Ich hab sie einmal gesehen. Achso, also viel konnte sie dir auch nicht erzählen darüber. Leider nein. Aber eigentlich, wie du das jetzt erzählst, höre ich daraus nicht die Warnung, lass es sein, den Kontakt, sondern ich hätte es eigentlich viel früher machen müssen, um richtig meine Mutter kennenzulernen. Oder sehe ich das falsch? Verstehe ich es falsch? Also im Nachhinein, muss ich sagen, es sind so Vermisstgefühle hochgekommen. Mhm. Ich hätte sie schon gern kennengelernt, aber ich bin insofern dagegen, dass jetzt Adoptivkinder die leiblichen Eltern treffen, einfach weil das vom Gefühlsmäßigen her sehr, sehr schwierig ist. Ich will dir was sagen, Daniela, das kann sicher in einigen, vielleicht auch in vielen Fällen so sein. Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, das muss jeder Part für sich alleine entscheiden. Manchmal geht's schief. Ich habe aber auch schon Sachen gehört in dieser Sendung, wo das ganz toll gelaufen ist und die hochglücklich waren, dass sie sich dann kennengelernt haben. Also das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt sicher beides, aber ich denke, man muss wissen, dass es auch negativ sein kann. Ja, ja, natürlich. Das muss man sich. Ja, klar. Deswegen sind die meisten ja immer total aufgeregt, wenn sowas ansteht. Das kann ja auch komplett nach hinten losgehen. Komplett. Absolut. Jetzt verrat mir doch, jetzt bin ich gerade neugierig geworden. Deine Adoptiveltern sind jetzt schon alte Leute. Ja. Und die sind auch krank. Nicht so sehr. Mein Vater, der ist halt jetzt gehbehindert. Ja. Und meine Mutter mit ihren 86 Jahren, die ist fitter als ich mit 44. Also, so. Aber du, was du auf jeden Fall gerade gesagt hast, dass du erkrankt bist. Ja. Wenn ich fragen darf, was hast du? Ich habe eine Essstörung, Depressionen und Borderline-Syndrom. Ein was für ein Syndrom? Borderline. Also sind Borderliner, das sind die, wo sich selber verletzen. Verstehe. Und du und deine Eltern kümmern sich nicht so richtig um dich? Ja, sie haben sich halt nie über diese Erkrankungen eben informiert und es kommen halt, wenn dann nur dumme Sprüche wie reiß dich zusammen. Ach so. Du musst dich ja nicht selber verletzen. Ah, ja. Ist halt weniger. Aber so richtig. Du fühlst dich nicht ernst genommen. Richtig. Wie lange, du bist jetzt 44, wie lange hast du diese Erkrankungen schon? Also schon 2 Jahrzehnte ungefähr. 2 Jahrzehnte. Das ist eine lange Zeit, das ist das halbe Leben. Leider. Das ist das halbe Leben. Also, ich habe deinen Anruf jetzt so verstanden, dass die, formulieren wir es mal so, dass die Leute, die Kontakt aufnehmen zu ihren leiblichen Eltern, dass sie das zumindest sich sehr gut überlegen sollten und sie sich auch klar darüber sein sollten, es könnte negativ sein. Generell ablehnen wollen wir es nicht und wir wollen nicht generell dagegen raten. Die sollen sich genau das überlegen, ne? So können wir es sagen. Sie sollen sich halt bewusst sein, dass es positiv, aber auch negativ so sein kann. Genau. Daniela, ich nehme das zur Kenntnis. Du hast ja eine Erfahrung gemacht, insofern bist du ein wichtiger Zeuge in dieser Thematik. Wenn wir dir vielleicht noch eine Hilfe, was deine Erkrankungen anbelangt, anbieten können, dann rufen wir dich nochmal an. Möchtest du das? Da würde ich mich sehr drüber freuen. Sehr gerne, sehr gerne. Dann bitte ich dich auch aufzulegen, Daniela, und du wirst von Christina, meiner heutigen Psychologin, zurückgerufen. Ich danke dir und wünsche dir noch eine gute Nacht. Dankeschön, alles Gute dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, diese Woche ist ja wieder Themennacht. Vorige Woche haben wir die ja ausfallen lassen. Ja, und in dieser Woche, also vom Mittwoch auf Donnerstag, ist ja immer Thema. Und diese Woche gehen wir in die Welt hinaus, auf die ganze Erde. Das Thema heißt nämlich Domian weltweit. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit Zuschauern und Zuhörern sprechen, die verstreut irgendwo auf der Welt etwas Ungewöhnliches tun, ein ungewöhnliches Leben führen, einen ungewöhnlichen Beruf haben, vielleicht auf einer Ölplattform arbeiten oder in Alaska Gold suchen oder vielleicht Bratwurst in China verkaufen oder was auch immer. Also wenn ihr, also wir wissen, dass uns sehr viele Leute draußen überall wahrnehmen. Das sind natürlich dann hauptsächlich Deutsche oder Menschen, die sehr gut Deutsch können. Meldet euch bei uns über Mail, domian@wdr.de. Meldet euch am besten schon mal an, dann ist das auch sicherer, weil mit den Telefonleitungen ist das, glaube ich, schwierig am Mittwoch. Das fällt mir gerade erst ein, weil aus dem Ausland kann man uns ja nicht anrufen. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur mailen. Also ihr müsst kräftig mailen, damit wir euch dann vielleicht auch frühzeitig zurückrufen können. Domian weltweit. Ich möchte mit Leuten sprechen, die irgendwo verstreut auf der Welt, ganz weit weg, was Verrücktes, Ungewöhnliches tun oder dort einfach leben und uns von ihrem Leben erzählen wollen. domian@wdr.de, Stichwort Domian weltweit. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, und jetzt geht's weiter mit Michael. Michael ist 25. Hallo Michael. Hallo Domian. Michael. Hallo. So, schön, dass du da bist. Um was geht's? Dankeschön. Ja, es geht einfach nur darum, dass ich vor kurzem noch mit einer Frau zusammen war, 12 Jahre. 12 Jahre? Ja, genau. Boah, das ist aber dann die absolute Oberjugendliebe. Ja, ja. Hat doch bis vor kurzem auch eigentlich ganz gut gehalten. Ja, ist einfach viel passiert, ne? In den 12 Jahren treu geblieben? Ja, also da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich da irgendwie keine andere Frau hatte in den 12 Jahren. Ist sie auch so alt wie du? Sie ist ein Jahr älter, knapp ein Jahr älter. Ja. Und sie hat mich sogar damals betrogen und ich habe sie zurückgenommen, weil ich einfach über meinen eigenen Stolz gegangen bin und habe gesagt, ich liebe diese Frau und möchte. Ach so, während dieser 12 Jahre hat sie dich mal betrogen? Ja, damals. Ne? Da waren wir 4 Jahre zusammen und dann ja, hat sie mich betrogen. Ja. So, aber nun ist es vorbei. Ja, seit circa 4 Monaten leben wir getrennt. Also ist sie ausgezogen von mir aus. Mhm. Und ja, jetzt muss ich ehrlich sagen, dass ich sie einfach ganz toll vermisse und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ne? Weil. Warum habt ihr euch denn getrennt? Ja, meine Freundin hatte auch eine chronische Darmkrankheit, das nennt sich Morbus Crohn. Mhm. Und sie hat sich sehr, sehr unwohl gefühlt darin. Aber deshalb trennt man sich ja noch nicht vom Partner. Nee, eben nicht. Sie war sehr, sehr überfordert auch mit der Krankheit und sie war einfach komplett unglücklich. Vielleicht war ich auch dran teil. Schuld irgendwie, irgendwo. Das heißt, die Trennung ist dann letztendlich von ihr ausgegangen? Von uns beiden, ehrlich gesagt, weil mir ging es auch nicht, ehrlich gesagt, nicht gut. Weil ich war auch selber überfordert mit meiner damaligen Situation, mit meinen beruflichen Plänen, Zukunft und so weiter, Ängste halt zu versagen als Mann auch irgendwie, ne? Weil ich habe, früher hatte ich meinen Vater verloren. Mhm. Hatte so gesehen von meinem Vater nicht so richtig was gehabt, weil er ist mit 81 verstorben. Ich bin damals 21 gewesen. Also ich hatte einen sehr alten Vater gehabt. Also dein Papa ist 81 geworden? Ja, ja. Das ist halt dieses typisch klischeehaftes Bild. Ich bin halt halb Indonesier, halb Deutsch und deutscher Papa, indonesische Mutter und so. Also, verstehe. Ja, ja. Ja, So, 4 Monate jetzt getrennt. Genau. Wie sieht denn euer Kontakt im Moment aus? Ja, das ist halt mein Problem, was mich richtig zu schaffen macht, dass ich dich jetzt anrufe sogar, um gute Tipps von dir brauchen zu können. So. Hm. Ja, weil ich einfach nicht mehr weiß, wohin, was ich machen soll. Ja, ne? Sag mir mal, wie sieht der Kontakt aus? Gar nicht. Ne? Gar nicht, null. Keine Mail da. Gar nichts. Sie hat ihre Nummer geändert. Sogar meine Schwester hat ihre neue Nummer. Oh. Hat ihr drum gebeten, weil das geht sich einfach auf finanzielle Sachen, die sie noch regeln müssen. Hm. Ja. Wie, und die hat dir ihre neue Nummer nicht gegeben? Nein. Warum nicht? Ja, weil sie einfach der Meinung ist, ich soll sie bitte in Ruhe lassen. Bist du auf den Wecker gegangen? Nee, gar nicht. Nee, nix, gar nichts. Sie hat einfach mir irgendwann gesagt, ich möchte erstmal Gras drüber wachsen lassen, um Ruhe zu kommen, also um drüber nachzudenken zu können. Ne? Ist denn alles so jetzt auseinanderdividiert? Also wenn man so lange zusammen wohnt, da gibt es Klamotten in der Wohnung, Möbel und so, ist das alles raus aus Ja. Wer wohnt denn noch in der alten Wohnung? Also das ist jetzt meine Wohnung, ne? Und sie ist ja einfach ausgezogen, ist zurück zu ihren Eltern. Ach so. Ja, genau. Und das heißt, die ganze Wohnung ist auch voller Erinnerungen. Ja, das ist halt richtig hart, ne? Mhm. Und ich schlafe immer noch in dem Bett, wo wir zusammen geschlafen haben, ne? Mhm. Ja, und Foto. Fühlt sich jetzt natürlich völlig alleine. Ja, weil ich habe so gesehen ja gar keinen, weil ich habe nicht diese Menschen, die um mich herum sind, die mich irgendwie auch dabei supporten oder unterstützen, die mir sagen, ja, das wird schon wieder oder keine Ahnung was. Und sie halt hat Menschen um sich herum, die ihr ständig einreden, ja, der ist halt nicht gut dieses Jahr, der taugt nichts, der hat dir so viel versprochen. Habe ich es gerade richtig verstanden? Du hast keine so Leute um dich herum? Ja, ich habe schon. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der mich sehr, sehr gut unterstützt, aber ja. Am Endeffekt fühle ich mich irgendwie alleine. Ne? Mhm. Gibt es gut einen Freund, aber gibt es auch einen Freundeskreis? Oder hängst du viel alleine, wirklich alleine zu Hause rum? Ja, ich treibe halt sehr viel Sport, versuche mich damit abzulenken. Ich arbeite sehr viel. Ich habe eine tolle Schwester, einen tollen Schwager, so, aber wie gesagt, ich fühle mich einfach alleine, ne? Weißt du, Michael, ich glaube ja, dass das zunächst mal eine ganz normale Reaktion ist, wenn man so jung, so lange zusammen ist, wo man so viel, guck mal, was für Entwicklungsphasen du seitdem durchgemacht hast. Ihr seid ja quasi in der Pubertät zusammengekommen. Und wenn das dann weg ist, ist das natürlich wahnsinnig. Das ist ja fast so, als wenn ein älteres Paar 40 Jahre zusammen war, vielleicht. Ja, ich habe ja gesagt, viele Menschen sprechen mich drauf auf der Arbeit. Ja, was ist los, Mike? Du siehst so schlecht aus. Mhm. Du warst mal kräftiger, trainierst du nicht mehr. Mhm. Ich so, Leute, was soll ich denn sagen? Mein Herz weint, mein Lebenspartner ist jetzt weg. Wie soll ich denn lachen? Ich kann halt nicht schauspielern. Ne? Mhm. Jetzt lassen wir mal die Fakten festhalten. Fakten ist, dass sie sich zurückgezogen hat. Genau. Dass sie sogar dir die Nummer nicht gegeben hat. Und genau. Sie hat auch gesagt, lass uns erstmal ein bisschen Gras wachsen über die Sache. Genau. Das sind ja schon harte Ausdrücke und hartes Handeln. Ja. Was man gar nicht mehr interpretieren kann. Das ist ganz klar. Das heißt ganz klar, stopp, ich will nicht mehr. Ich will gar nichts mehr im Moment, heißt das. Okay. Ne? Ja, mehr, das muss man ja so deuten. Da kann man ja nicht drum herum reden, um heißen Brei. Genau. Und wenn sie das sogar so gesagt hat mit dem, lass es erstmal Gras über die Sache wachsen, heißt das wirklich, die will in Ruhe gelassen werden. Genau. Das heißt, du sitzt in deinem Schmerz jetzt und dir bleibt gar nichts anderes übrig, als das im Moment auszuhalten. Genau. Und das ist das Harte an der Sache. Genau, und ich muss immer wieder halt am nächsten Tag funktionieren auf der Arbeit. Ja, und aber sei froh, dass du eine Arbeit hast, sei froh, dass du dich durch die Arbeit ablenken kannst. Ja, natürlich. Ich finde gut, dass du Sport machst, ist ja auch eine Ablenkung. Ja. Ich finde gut, dass du einen Freund hast und deine Schwester hast, ja, also auch alles gut. Ja. Letztendlich glaube ich, das ist ja die Strategie bei Liebesschmerz und Liebeskummer, und das hast du ja jetzt im Moment, dass man sich einfach zuballert mit Aktivitäten, dass man gar nicht auf die Idee kommt, viel daran zu denken. Man denkt ja ohnehin schon genug daran, aber dass man sich so oft ablenkt wie nur irgend möglich. Ich würde zum Beispiel auch an deiner Stelle, wenn du es dir finanziell leisten kannst, die ganze Wohnung umkrempeln. Dass die gar nicht mehr so ist, wie ihr sie hattet. Ja, ich wohne jetzt noch in Düren halt. Demnächst werde ich sehr wahrscheinlich nach Aachen ziehen, wegen dem Job halt. Umso besser, neue Wohnung. Neue, ja, genau. Ja, sehr gut. Sehr ich habe mir auch gedacht, neue Stadt, neue Leute, neue Menschen. Ja. Ja, und wenn es irgendwie geht, auch ein paar neue Möbel, das Bett zum Beispiel raus, dass du ein eigenes neues Bett hast. Und so Kleinigkeiten machen manchmal schon sehr viel aus. Mhm. Wann stünde dir der Umzug eventuell an? Ich denke frühestens Anfang nächstes Jahres erst. Naja gut, so lange ist das ja nicht mehr. Nee. Das heißt, die Zeit musst du irgendwie nur über die Runden kriegen. Ja. Aber dann kannst du ja schon bald anfangen, da Wohnung zu suchen nach Aachen geht's. Ja, genau. Ja. Michael, das ist eine harte Zeit und da muss man durch. Das ist, da gibt's keine goldene Regel, außer sich ablenken. Und wichtig ist, dass du sie in Ruhe lässt. Mhm. Man macht immer den Fehler. Selbst die stärksten Leute machen oft den Fehler, dann doch nochmal zu baggern. Nee, das ist das erfahrungsgemäß. Ich kenne mich da ein bisschen gut aus, ja. Alter. Ja, ich lasse sie auch in Ruhe halt. Ne? Mhm. Ich habe einfach nur, wie gesagt, das Einzige, was ich machen konnte halt, um irgendwie an sie heranzukommen, habe ich einen Brief geschrieben, habe eine Straußblumen zur Arbeit geschickt und das hat auch mein besten Freund übernommen. Mhm. Ja, mehr konnte ich aber auch nichts machen. Gab es da eine Reaktion drauf? Ihre Seite aus? Mhm. Ja, sie hat halt zu meinem besten Freund halt gesagt, warum fällst du mir in den Rücken und so, kannst du direkt mitnehmen, den Blumen, will ich gar nicht lesen. Und dann hat mein bester Freund hat einfach gesagt, ja, tu mir den Gefallen. Aber sie hat es angenommen, hat es gelesen. Ja. Und hat sich bei dir nicht gemeldet. Nee. Okay. Und alles klar, Michael. Ja. Ne? Strich drunter. Mhm. Und wenn du schaffst, irgendwie, geh aus. Geh auch samstags aus. Wirf dich ins Getümmel. Ja. Du kannst ja mal ein bisschen rumflirten und so, wenn du Bock hast, mach alles. Mach's. Das lenkt nur ab und vielleicht macht es auch ein bisschen Spaß. Ja. Musst du durch. klar. Und Aachen ist ein guter Meilenstein. Ja, ja. Also, ich wünsche viel Kraft, dass du da durchkommst und dass du es dann vielleicht im halben Jahr überstanden hast, spätestens. Alles klar. Mein Lieber, alles Gute. Tschüss, Michael. Dankeschön. Ciao. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist Jenny. Jenny ist 22. Hallo, Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Dein Thema? Ja, mein Thema ist Nachbarschaftsmobbing. Ach du je. Bist du betroffen? Ja. Wie bitte? Du bist betroffen. Ja, ich und meine Freundin und ihren Sohn. Wohnt ihr alle zusammen? Ja, ich bin in einer Beziehung mit ihr und sie hat einen Sohn. Ach so. Und ihr drei wohnt in einer Wohnung? Ja, wir sind von Hamburg nach Mecklenburg gezogen, in so ein kleines Dorf. Ja. Und das war jetzt auch so Mitte August, wo wir hergezogen sind. Und wir sind halt Menschen, wir haben uns halt auch bei den Nachbarn gleich geoutet, so, dass wir in einer Beziehung sind und so. Oje, oje, in einem kleinen Dorf in Mecklenburg eine Lesbenbeziehung. Ja, sozusagen. Das hat aber gekracht, was? Ja, das ging halt los, dass es mit Ablehnung losging. Was heißt Ablehnung? Wie haben die konkret reagiert? Also, das war so ein Tag, also meine Freundin wollte unbedingt ein Tier haben. Also haben wir Nachbarn gefragt für 25 Euro, weil wir ja auch nicht mobil sind, ob sie mich mit einem Auto mitnehmen können, um eine Katze abzuholen. Mhm. Da war noch alles okay, sie haben mit uns geredet und so, wir sind wiedergekommen, wir haben einen netten Abend gehabt, wir haben gegrillt, was getrunken und so, war alles okay. Da wussten die aber wahrscheinlich noch nicht, was mit euch los ist. Doch, weil die haben uns gleich gefragt, weil es hieß, es würde eine WG hier einziehen und dann haben sie uns halt gefragt, ob was da eine Sache ist und dann habe ich halt gleich gesagt, dass wir in einer Beziehung sind und so. Dann meinten sie, ja, ist ja alles kein Ding und so, finden sie cool und so. Dass man auch offen mit umgeht und so und dass einer auch eine Frau, die unter uns wohnt, die ist ein Jahr älter als ich und die hat eine Ziehtochter und die wäre auch lesbisch. Naja. Okay, du wolltest doch weiter erzählen, was dann passiert ist. Genau. Auf jeden Fall war es dann so, nächsten Tag nach dem Abend und so haben sie uns dann abgelehnt. Also haben uns nicht mal angeguckt, nicht mal mit uns geredet, gar nicht. Das würden wir uns gar nicht mehr kennen. Alle oder nur eine Familie oder Nee, alle. Also hier sind 4 Aufgänge, 2 sind voll belegt und das sind ungefähr 6 Familien und die haben uns alle nicht mehr angeguckt oder gesprochen, nichts mehr. Die haben euch aber nicht konkret ins Gesicht gesagt, ihr alten Lesben, wir wollen euch hier nicht sehen, so haben sie es nicht gesagt. Die sagen nichts. Das noch nicht. Es geht ja noch weiter. Ach so. Es ist ja alles noch gestiegen, denn nach den Wochen und so war es halt so, dass sich ein Nachbar irgendwie beschwert hätte, weil der Kleine ist 6 Jahre, den wir hier haben, und er ist halt ein bisschen agil. Es ist ja nicht so, dass er das einzige Kind hier ist, also es wohnen ja mehrere Kinder, und dass er hier in der Wohnung zu laut trampelt. Da ist halt ein Nachbar hochgegangen, hat sich beschwert, hat an unsere Haustür richtig randaliert, Sturm geklingelt, Sturm geklopft, so dass der Kleine geweint hatte und Angst hatte. Und danach ist es halt so gewesen, wir haben eine Waschmaschine gestellt bekommen vom Vermieter im Waschkeller. Ich gehe 10 Minuten nach der Randale runter, ist die Waschmaschine kaputt, wurden die Knöpfe abgerissen, nichts weg, ging mehr. So. Aber keiner sagt konkret, dass er was gegen eure Beziehung hat. Nee, da noch gar nichts. Da war eine Bewohnerin hier, die hat uns immer ein bisschen ausgeholfen mit Kaffee, hat mit uns Kaffee getrunken, sie fand uns ganz korrekt und so, hat sie immer wieder behauptet. Aber ja, dann, wenn sie unter Leuten waren, hat sie ihre Meinung dann auch wieder geändert. Dann war es wieder so, dass sie mit uns nicht mehr geredet hat, nicht ignoriert hatte, alles. Und da war es halt so weit, jetzt letzten Samstag haben sie irgendwie eine Party gefeiert, dass sie im betrunkenen Zustand nur noch Schimpfwörter ausgesprochen haben, zu uns hochgeschrien haben. Nämlich welche? Lesbische Schlampen, kommt runter, ihr Bitches, wir wollen euch eine reinhauen. Es ging nur noch so los. Also da war es dann ganz klar. Ja, da war es dann ganz klar. Und wir hatten auch zuvor mit dem Vermieter ganz guten Kontakt. Der hat uns auch sehr geholfen, weil hier auf dem Dorf braucht man eigentlich ein Auto. Wir haben bald keinen Führerschein. Was macht ihr denn eigentlich da auf dem Dorf? Ja, eigentlich wollten wir in Hamburg bleiben, bloß wir haben da keine Wohnung bekommen, weil wir auch von der AG leben beide und meine Freundin ist in der Insolvenz. Und da wollte uns halt kein Vermieter eine Wohnung geben. Ihr seid also einfach so nach Mecklenburg gezogen, weil ihr da besser eine Wohnung kriegt. Nicht, weil ihr gerne in dem schönen Mecklenburg wohnen wollt. Ja, also ich stamme von hier. Ich habe auch Familie hier. Zwar keinen Kontakt und so, aber ich kenne es hier. Es gibt auch schöne Orte und Städte und so. Und meine Freundin war halt so begeistert von der Wohnung, wo wir das gesehen haben, dass sie sofort herziehen wollte. Aber wenn ihr kein Auto habt und das ja auf dem Land ist, und ist das natürlich alles wahrscheinlich schwierig. Und wenig Kohle, dann ist das Leben kompliziert. Das ist natürlich klar. Da lebte sich gerade in einer lesbischen Beziehung eher in einer größeren Stadt als auf irgendeinem kleinen Dorf irgendwo in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder weiß ich wo. Ja, aber nun wohnt ihr da und ihr könnt ja nicht mehr so schnell zurück. Ja, das ist das Problem. Und wir sind, also ich habe ja auch eine psychische Störung, Borderline. Meine Freundin hat auch psychische Probleme, also hat Depressionen. Und das ist so, ich habe noch Panikattacken, Angstattacken beim so gegenüber Menschen. Und ach du lieber Gott, da bist du aber in die richtige Gegend da gekommen. Genau, und eigentlich war ich so gut therapiert, sage ich mal, dass ich das so überstanden habe mit einer Angstattacke und so und war eigentlich so total in den Trotz, so jetzt möchte ich wieder arbeiten und so. Aber jetzt durch diesen ganzen Mobbing-Kram, was wir veranstalten. Klar, ist das wieder ausgebrochen. Genau. Oder stresst einen das ja natürlich ungeheuerlich. So, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit. Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt die Möglichkeit, dass ihr mit jedem Einzelnen versucht, ein Gespräch zu führen. Was sagt deine Freundin? Das Problem ist, ich habe es ja versucht, auf den Sonntag habe ich höflich gefragt, was das sollte, dass sie uns beschimpfen macht, weil Justin, also so heißt der Kleine, ist aufgewacht nachts, hat geweint, hat Angst und so. Hast du das so in die große Gruppe gefragt oder habt ihr geklingelt bei jedem Einzelnen? Nee, in der Gruppe. Weil ja, das ist gut. Und da ging es dann los, dass ich gleich angeschrien worden bin, beschimpft worden bin. Verstehe. Wieder unter aller Gürtellinie, wo ich echt dachte, hallo, was geht nun ab? Pass auf. Mein Vorschlag wäre gewesen, ist nach wie vor, das persönliche Direktgespräch, nicht in die Gruppe rein. Da fühlen die sich stark und frech. Dass man vielleicht versucht, nochmal durch einzelne Gespräche bei jedem Klingeln Freundlichkeit und wirklich sehr freundlich, nicht keine Vorwürfe machen, sondern einfach versuchen, die zu gewinnen. Wenn das nicht funktioniert, glaube ich, dass einem so ein Terror, das ist ja Psychoterror, den man da ausgesetzt ist, dass der einem so schaden kann, dass man gehen sollte und nicht mehr irgendwann nicht mehr kämpfen sollte, vor allen Dingen, wenn man selbst etwas angeschlagen ist. Ihr beide seid angeschlagen. Ich weiß, das ist jetzt leicht gesagt. Ihr habt keine Kohle und ihr braucht eine Wohnung und so. Da ist es auch nicht so einfach zu gehen. Aber letztendlich ist es dann doch noch besser zu gehen, auch im Sinne des Kindes, als wenn ihr da euch einigelt und wahnsinnig werdet vor Angst und Zorn. Ja, das stimmt schon. Aber es ist halt schwierig, auch der Arge. Ich meine, wir müssen erstmal Attest kriegen, dass es genehmigt wird mit dem Umzug, gerade weil das ja knapp einen Monat jetzt ist und so. Gibt's da niemanden in dem Dorf, der geachtet und respektiert bei allen ist, mit dem man vielleicht mal reden könnte, dass der vermittelt? Überlegt mal. Nee. Ah, irgendjemand muss es geben. Ein Bürgermeister, ein Pfarrer oder irgendjemand, ein Lehrer. Also ich weiß nicht, also hier im Dorf ist es halt so, weil hier, wo wir wohnen, ist gerade ein Neubau, der saniert und renoviert worden ist. Also und ein paar Schritte weiter ist halt richtig Dorf, also wo jeder sein Häuschen hat. Mhm. Wo ich damals vereinzelt mit ein paar Leuten Kontakt aufgenommen hatte, war es halt so, dass sie mit den Neubauten gar nichts zu tun haben, weil sie halt alles kennen, wie das hier ist. Jenny, versucht es nochmal mit dem persönlichen Gespräch. Wir machen uns jetzt aber auch nochmal ein paar Gedanken, ob wir euch noch was empfehlen können, vielleicht an konkreter Hilfe in der Nähe, da in diesem Dorf. Wir rufen euch gleich nochmal an, okay? Alles klar. Jenny, schönen Gruß an deine Freundin und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt geht es weiter mit Peter. Und Peter ist 50. Hallo Peter. Guten Abend, Dominik. Guten Abend. Um was geht es bei dir, Peter? Um meine demente Mutter. Deine Mutter ist dement erkrankt. Ja. Wie alt ist deine Mutter? Die wird 90 im Dezember. 90 Jahre schon, ja. Und wie lange ist sie schon so erkrankt? Das hat schon 5 Jahre her angefangen. Also das ist ein Prozess, wo man durchgeht. Ich weiß nicht, wie man das sonst erklären soll. Wo lebt denn deine Mutter? Meine Mutter wohnt eigentlich in ihr eigenes Haus. Und wohnst also du? Ich wohne bei ihr. Also ihr wohnt alle zusammen in einem Haus? Ja, genau. Hast du eine Frau? Nee. Du bist alleine? Ich bin allein. Und der Papa lebt auch nicht mehr? Nee, ja. Auch schon seit 25 Jahren nicht mehr. Das heißt, du kümmerst dich viel um deine Mutter? Ja, immer mehr. Wie sieht das aus? Beschreib das mal. Oh Mann. Nun ja, das Waschen, das habe ich jetzt seit ein paar Wochen, da kommt eine Hilfe, eine Pflegehilfe. Also sie kann, sie kann sich nicht mehr selbst waschen? Nee, das macht sie gar nicht mehr. Mhm. Sie sagt dann, ich habe so einen Streit gehabt, ich dusche doch jede Woche, und aber sie geht gar nicht in die Dusche. Also jetzt habe ich eine Pflegehilfe dafür. Mhm. Und die gehen dann zweimal in der Woche mit ihr duschen, damit sie bei ihr Wäsche anzieht und weiß ich, was Frauen machen in die Dusche. Wie ist es denn mit der Toilette? Ja, das war auch so ein Problem. Also das ist alles nicht so einfach für eine ältere Dame. Das sah man schon an der Kleidung. Also die Pflege, die hilft da auch ein kleines bisschen bei. Das heißt, sie geht nicht alleine zur Toilette, sondern sie... Ja, sie geht noch alleine, aber das Geschäft machen, das geht auch. Aber das hinterher... Also säubern, das geht. Das säubern, genau. Ja, das macht dann die Pflege. Oder musst du das manchmal auch machen? Ja, noch nicht glücklicherweise. Aber hast du Angst davor, das machen zu müssen? Nee, das ist nicht meine größte Angst. Also meine größte Angst ist, also wenn ich es allein lasse, was dann passieren könnte. Hm. Also, wie ist denn, beschreib doch mal Ihren Zustand. Wie stark fortgeschritten ist die Demenz? Wie ist Ihr Zustand? Also Familie erkennt sie fast nicht mehr. Gibt es noch, also, noch mehr Kinder als ich? Ja, leider. Zwei Brüder, zwei Schwestern. Aber ja. Zwei Brüder und zwei Töchter noch? Ja, es kommt nur noch ein Bruder. Na super. Die anderen drei haben. Das sind ja tolle Kinder. Ja, genau. Das heißt, es bleibt alles hauptsächlich bei dir hängen. Ja, genau. Also die Familie erkennt sie noch soeben. Ja, ja. Mhm. Aber, und ja, ich weiß nur noch, dass sie mich erkennt. Mhm. Und der Bruder, der noch kommt. Also die anderen drei, das weiß ich dann gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sie die noch erkennt. Was macht sie den ganzen Tag? Zeitung lesen. Das macht sie noch? Das macht sie noch, aber sonst auch gar nichts. Wie geht also das an? Ich muss sie einladen, um zu Tisch zu gehen, um etwas zu essen am Nachmittag. Und wer kocht denn das Essen? Ich. Mhm. Also ich koche, wasche, trockne, putze das Haus, also alles. Und also, wenn du dann gekocht hast und das hingestellt hast, das Essen tut sie alleine? Das tut sie noch alleine. Ja. Gab es eine Zeit, du sagst vor 5 Jahren hat das angefangen, als sie gemerkt hat, dass mit ihr was nicht stimmt? Hat sie das immer so gesagt? Ja, gemerkt. Oh, ich vergesse so viel. Bitte? Ich vergesse so viel. Und jetzt, weiß sie jetzt, dass das mit ihr wirklich was nicht stimmt, oder ist sie schon so weit weg, dass sie es gar nicht mehr wohl weiß? Ja, wenn ich das wüsste, ich habe den Eindruck, also manche Dinge bekommst du mit. Mhm. Also wie heute Vormittag, also seit ein paar Wochen ist sie dann in Tagepflege, dann kann ich sie um 9:30 hinbringen. Ach so, so eine Tagespflege. Da kann man, ja. Da geht sie auch mit. Ja. Das ist eine Einrichtung, da bringst du sie hin und da kann sie ein paar Stunden bleiben. Da kann sie ein paar Stunden bleiben und dann habe ich die Hände frei zu Hause. Ich wollte sagen, das ist doch schon mal für dich eine große Erleichterung, das so zu regeln. Ja, für die paar Stunden. Mhm. 3 Tage in der Woche, dass das geht. Ja, also. Aber du hast Angst, irgendwann kann sie überhaupt gar nicht mehr, auch nicht ganz kurz zu Hause mal alleine sein. Nee, ich kann sie schon nicht mehr alleine lassen. Mhm. Ich habe so ein Gefühl von, Ja, okay, ich gehe dann mal. Manchmal, ich muss auch raus. Ich weiß ich, Dinge machen für mich. Natürlich, ja klar. Aber du hast immer ein ungutes Gefühl. Dann immer im Kopf. Natürlich. Oh wei. Mhm. Was wenn? Gab es denn, du kannst ja auch dann nie abends mal weggehen. Nee. Also die alte Dame. Wenn sie im Bett ist. Ja, aber sie könnte ja auch aufstehen und irgendwas anstellen. Ja, genau. Und das macht sie auch. Sie steht auch auf. Sie steht auf. Und was macht sie dann nachts? Oh, dann guckt sie auf mein Zimmer, ob ich im Bett liege. Mhm. Sie geht auch auf die Toilette. Mhm. Ich weiß nicht, dann läuft sie hin und her auf dem Zimmer. Also da könnte auch das eine oder andere passieren, oder Schlimmes passieren. Genau. Mhm. Gab es denn die Überlegung bei dir, oder ja bei dir, du entscheidest das ja wahrscheinlich hauptsächlich alleine, sie vielleicht irgendwann ganz in ein Heim zu geben? Ja, da bin ich jetzt dabei. Und heute Vormittag habe ich gehört bekommen, dass ja sie kann ins Pflegeheim, aber ich brauche einen richterlichen Beschluss. Also ich muss vom Richter ziehen, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, um sie in ein Pflegeheim zu bekommen. Warum? Warum kannst du das nicht entscheiden? Ja, das ist in Holland so, man darf nicht gegen seinen Willen eingeschlossen werden. Und das muss eine geschlossene Anstalt sein. Ja. Wenn eine offene Anstalt ist für meine Mutter, ja, außer Frage. Ja. Aber wenn sich die Erkrankung so fortsetzt, wie du sie gerade schon beschrieben hast, müsste das doch eigentlich dann auch möglich sein, dass man dann so einen richterlichen Beschluss bekommt. Ja, das hoffe ich, dass das leicht ist. Das heißt, du hast so keine moralischen Bedenken, deine Mutter wegzugeben? Oh Mann, ich bin kaputt. Mhm. Moralisch, emotional. Weil die Pflege so anstrengend ist? Nee, ich mag meine Mutter gar nicht weggeben in Pflege, aber was soll ich denn sonst? Mhm. Naja, ich muss versuchen, selbst zu überleben. Mhm. Du bist ja... Denn da läuft es auf hinaus. Ich muss selbst überleben, denn sonst kann ich ja gar nicht sorgen. Natürlich. Das ist genau immer der Punkt, wo Angehörige auch durchaus egoistisch sein dürfen, wenn nämlich ihre eigene Existenz und ihre eigene Gesundheit angegriffen wird. Ja. Was nützt es, wenn du auch... Ich bin 10 Kilo abgefallen. Also. Du bist 50 Jahre alt. Wie ist das mit Arbeit? Arbeitest du auch noch? Nee, das geht ja gar nicht mehr. Also Einkommen habe ich auch nicht mehr. Das heißt, du hast deine Arbeit aufgegeben für deine Mutter? Genau. Und von was lebt ihr? Ja, meine Mutter, der Rente. Ach, ihr lebt quasi von der Rente der Mutter? Mhm, ja. Was hast du beruflich vorher gemacht? Ich war, wie sagt man auf Deutsch, ich komme jetzt nicht auf den Mord. Bist du kein Deutscher? Buchhalter. Ganz einfach, ja. Bist du oder ist eure Familie nicht aus Deutschland? Nee, ich bin Holländer. Ach so, verstehe. Habe ich gerade überlegt, was könnte das für ein Dialekt sein? Ich verstehe. Wie lange bist du jetzt aus deinem Beruf raus schon? 3 Jahre. Also Respekt, Peter, dass du das so gemacht hast bisher. Ich erahne das ja nur, was das für ein Druck ist und was für ein Stress das ist. Und ich glaube, dass es dann auch legitim ist, die Mutter in ein Heim zu geben. Du kannst sie ja dann natürlich, das wirst du ja auch machen, oft besuchen dort. Ja, jeden Tag, wenn es geht. Jeden Tag. Aber dann hättest du zumindest deine Freiheit und könntest wieder auch dein Leben leben, vielleicht auch in deinem Leben. Ja, genau. Ja. Also der Mensch ist nun einfach darauf eingestellt, um selbst zu überleben, damit seine Familie überleben kann. Genau, oder? Hast du denn niemanden so, der für dich mal da ist, mit dem du dich aussprechen kannst? Nee. Niemand? Nee. Kein also Freund, keine Freunde von früher? Nee. Also ich muss schon zum Arzt gehen und fragen. Peter, die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und überlegen, wie wir dir vielleicht auch noch ein paar konkrete Hilfsmöglichkeiten anbieten können, ja? Ja, toll, dass du mich in der Sendung hast. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Tschüss.